So, nach der letzten Ausgabe sind auch nur diesmal knapp 3 Wochen vergangen. Juhu. Wir steigern uns. Diesmal leider ohne Gast, sondern nur ein flotter Zweier mit der Metabolismus und mir. Heute haben wir uns mal das Thema Liquid Democracy ausgesucht und ihr werdet es nicht glauben, wir nehmen das Ganze jetzt zum zweiten Mal auf, da ich intelligenterweise beim ersten Mal die Aufzeichnung vergessen habe. Naja, wir arbeiten dran, Sie waren stets bemüht und fleißig. Ja, wir arbeiten aber sehr transparent, ne? Wir hätten es auch verschweigen können. Genau, wir liegen es ja auch. Genau, ja, super. Wo waren wir stehen geblieben? Ich befürchte, wir müssen von vorne anfangen. Verdammt. Hoffentlich argumentieren wir nicht gleich mit, hey, du, das haben wir doch schon gerade besprochen. Naja. Ja, na gut, Thema Liquid Democracy. Ich fange erstmal an mit einer Definition des allgemeinen Konzepts. Wir werden das dann ja dann spezifizieren im Laufe oder beziehungsweise gleich wird Till ja was erzählen, welche Erfahrungen er gemacht hat mit Liquid Feedback in der Piratenpartei. Ja, wozu Liquid Democracy? Was ist es überhaupt? Also das Konstrukt, das Modell der flüssigen Demokratie dient eigentlich als Ergänzung der repräsentativen Demokratie und direkten Demokratie. Es ist also so ein Zwischending. Warum? Ja, gesellschaftlich relevant, hat es Relevanz durch die zunehmende Bedeutung des Internets als Informations- und Kommunikationsplattform, sollte sich natürlich ja auch in der methodologischen Ausgestaltung von Verfahren zur Bürgerbeteiligung bemerkbar machen. Schatz, das liest du doch ab. Das lese ich nicht ab. Das habe ich vorher auswendig gelernt. Sehr gut, weitermachen. Ich mache es ja nicht zum ersten Mal. Ich will dich nur daran erinnern. Ja, wo war ich jetzt? Also. Ach so, ja, immer noch bei der Liquid Democracy. Ja, ich dachte schon, wir wären mit dem Thema für heute fertig. Nein, sind wir nicht. Ja, in der heutigen Demokratie, also wir haben ja in Deutschland hier eine repräsentative Demokratie. Wir haben zwar Möglichkeiten der direkten Demokratie, die werden aber de facto eigentlich kaum genutzt. Das liegt einfach daran, weil die Hürden ja dafür auch sehr groß sind. Also man hat ja eigentlich kaum Lust und Zeit, eine Milliarde von Unterschriften für oder gegen etwas zu sammeln. Repräsentative Demokratie ist auch ein bisschen in Verruf gekommen, sich legitimieren zu müssen. Also sprich, viele Bürger haben das Gefühl, ich selber kann ja ohnehin nichts beeinflussen. Die da oben machen das schon irgendwie für mich. Und ich wähle alle 4 oder auf Landesebene alle 5 Jahre. Und das war's dann auch schon. Für mich persönlich hat so ein Konzept oder sollte eigentlich, um Bestand haben zu können, eine soziale, also eine gesellschaftliche Relevanz haben. Sprich, wäre ja schön, wenn ich ja durch so ein Konzept mehr Menschen mitnehmen könnte, also eben mehr aktivieren. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Das werden wir ja, glaube ich, so im Laufe der Sendung ja auch anhand von Beispielen belegen können, ob es funktioniert oder nicht. Ja, relevant ist natürlich ja auch die Frage, inwieweit das Internet für politische Prozesse verwendet werden kann, wer es verwendet. Also ist quasi das Internet wirklich so herrschaftsfrei und flexibel wie allgemein angenommen? Also kann wirklich jeder mitmachen, wird jeder mitmachen oder nach Möglichkeit viele, jeder nicht? Das steht von vornherein schon eigentlich fest. Und was ist eigentlich so das Ziel dieser Anwendung? Till, du hast ja in der letzten Partei, in der du Mitglied gewesen bist, ja schon Erfahrung gemacht, zumindest mit einem der Tools von Liquid Democracy, also nämlich Liquid Feedback. Erklär uns doch mal kurz das Konzept. Genau, ja, also zum einen haben wir, oder hast du ja gerade einleitend gesagt, es geht eigentlich so um den Unterschied zwischen der repräsentativen Demokratie durch Delegierte und der direkten Demokratie durch alle Betroffenen. Und, na, nicht durch alle Betroffenen, durch alle Wahlberechtigten. Ja, stimmberechtigt. Betroffene sind ja viel mehr. Hm? Ja. Ja, ich treffe da ja noch eine andere Unterscheidung, und zwar einmal die direkte Demokratie auf politischer Ebene, die eben bedeutet, dass der Bürger selbst Politik gestalten kann. Mhm. und einmal die Basisdemokratie, die halt alle Mitglieder einer Partei an der Meinungsfindung der Partei teilhaben lässt. Ja. Also das heißt, bei dem großen Ganzen, bei der direkten Demokratie, wäre halt jeder Bürger eingebunden. Und Jeder wahlberechtigte Bürger. Jeder wahlberechtigte Bürger. Das ist ein Unterschied. Das stimmt. Und bei der Basisdemokratie wäre es eben halt nur auf eine Partei bezogen. Mhm. Der große Unterschied dabei ist, und so endete quasi auch schon unsere Voraufnahme, dass wir beide eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Menschen in Summe, also das heißt die Bevölkerung an sich, überhaupt zum größten Teil politisch interessiert ist. Also, ja, nee, also politisch interessiert sind schon die meisten, wobei die meisten? Politisch interessiert, also schau dir doch mal an, wie viele Menschen die Tagesschau gucken, Tagesthemen oder. Sind das über 50% der Bevölkerung? Und ich habe keine Ahnung, aber ich würde nicht behaupten, dass die meisten Menschen politisch interessiert sind. Ja, das kommt drauf an. Also wenn du jetzt politisches Interesse definierst als quasi der Bürger ist handlungsfähig, er macht ja was, dann sicherlich nicht. Aber ich denke schon, dass die meisten zumindest interessiert sind, dass sie wissen, also wer ist der Bundeskanzler, welche Parteien haben wir im System. Okay, das fällt auch für mich unter Allgemeinbildung, aber das heißt nicht, dass die auch die Tagespolitik verfolgen. Ich würde sagen, der Anteil der Menschen, die die Tagespolitik aktiv verfolgen, liegt, also subjektiv empfunden, ohne da Quellen zuzuhaben, unter 50%. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht und ohne empirische Belege ist das ja immer so. Das stimmt. Intuitives Wissen, das ist an der einen oder anderen Stelle sicherlich sinnvoll, aber... Ja. Gut, um nochmal den Schluss zurückzukriegen, also wie gesagt, die Unterscheidung zwischen direkte Demokratie auf Bürgerebene und Basisdemokratie auf Parteiebene, die treffe ich halt schon. Und alles, womit ich mich beschäftigt habe, war eben Liquid Feedback als Tool zur Umsetzung von Liquid Democracy innerhalb von einer Partei oder auch einer NGO oder einer Gruppe, die wie auch immer definiert ist, aber auf jeden Fall. Okay, also Liquid Democracy ist ja nicht nur generell jetzt nur für den politischen Betrieb ausgestaltet. Also man kann es, wie du schon sagst, NGOs, das kann man ja auch in Wirtschaftsunternehmen einsetzen. Genau. Und Verwaltung etc. Man kann es aber wirklich auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ne? Genau. Stellenweise ist das ja umgesetzt worden. Also das war natürlich nicht bundesweit, aber Liquid Friesland. Das war ja so ein Versuch, welcher, das kann man glaube ich schon im Vorweg sagen, im Prinzip gescheitert ist. Also was die Beteiligung angeht, das Interesse. Aber gut, dazu kommen wir ja sicherlich noch später. Du hast ja schon erwähnt, dass du ja in einer politischen Partei aktiv warst über mehrere Jahre, wo dieses Konzept, also die Piratenpartei hat jetzt das Konzept jetzt nicht neu erfunden. Also selbst die CDU und die Grünen haben im Jahr 2000 jeweils einen virtuellen Parteitag gemacht. Allerdings waren die Ergebnisse nicht bindend. Da ging es um die Frage zu gucken, wer hat Interesse, was kommt dabei raus, etc. pp. Aber erzähl doch mal was von deinen Erfahrungen. Also mit welcher, vielleicht erstmal vorweg, mit welcher Erwartungshaltung bist du da rein? Also jetzt nicht allgemein in die Partei, das ist, finde ich, an der Stelle jetzt uninteressant, sondern wirklich in Bezug auf Liquid Feedback. Also weil du bist ja auch so quasi ein Fanboy. Du hast es ja auch intensiv genutzt. Du hast ja auch Schulungen in Nordrhein-Westfalen dazu gegeben, also hast das Tool vorgestellt. Ja, also die Frage erstmal müsste ja sein, warum will man das denn überhaupt haben? Ja, also oder wie organisieren sich andere Parteien? Also andere Parteien, die haben zum Beispiel dieses Delegiertensystem, also die eigentlich alle Volksparteien, die mir bekannt sind. Ich weiß nicht, ist das bei den Grünen? Die haben auch Delegierte. Ja. Mir fällt keine andere Partei ein, die keine Delegierten hat. Das war so ein Alleinstellung, oder ist, ich meine, die Piratenpartei ist ja noch da. Alleinstellungsmerkmal der Piraten, ja, dass sie keine Delegierten hatten oder haben wollten. Ich spreche ja immer von denen ja schon in der Vergangenheit, fällt mir gerade auf, ne? Das ist irgendwie tragisch. Ja, das sind ja die Erfahrungen, die wir mit der Partei gemacht haben. Ja, aber sind ja halt unsere Erfahrungen, die okay. Wo siehst du den Vorteil von dieser Basisdemokratie innerhalb einer Partei, also gegenüber einem Delegiertensystem? Ja, also bei einem Delegiertensystem habe ich halt, also sehe ich das Problem, dass ein Delegierter gewählt wird für einen Zeitraum X, sagen wir mal 4 Jahre, und ich keine Möglichkeit, also das heißt, ich gebe eigentlich de facto für diese 4 Jahre meine Stimme an den Delegierten ab. Ob der jetzt in meinem Interesse entscheidet oder nicht, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf, weil er ist gewählt für diesen Zeitraum. Die Abgeordneten. Die Delegierten. Ich weiß nicht, wie oft finden Delegiertenwahlen statt in Parteien? Ist das nicht auch so über 4 Jahre? Also ich spreche ausdrücklich nicht von Abgeordneten. Okay. Ich weiß nicht, für wie lange Delegierte gewählt werden. Also das ist ja abhängig von der jeweiligen Satzung. Es kann sein, dass sie jährlich gewählt werden. Kann sein 2, 3, 4 Jahre. Keine Ahnung. Ja, das Problem für das Basisparteimitglied in Parteien, die mit Delegiertensystem ausgestattet sind, ist eben, dass man seine Stimme einmal abgibt an diesen Delegierten und der gewählt wurde, trifft dann halt für diesen gewählten Zeitraum alle Entscheidungen. Abgeordnete sind Delegierte. Ja, Moment, man muss ja unterscheiden zwischen einem Landtagsabgeordneten zum Beispiel und einem Parteidelegierten. Das sind ja für mich 2 unterschiedliche Dinge. Der eine repräsentiert nach außen, der andere nach innen. Adriane liest Wikipedia, ich beobachte sie. Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind zum Beispiel Delegierte des deutschen Volkes. Ja, genau. Ja. Weil sie ja ihre Stimme abgegeben haben und ab dem Moment dann nicht mehr selber die Entscheidung treffen, sondern ihre Delegierten bzw. Abgeordneten. Ja. Aber innerhalb einer Partei ist es ja auch so. Das heißt, auch da gibt ja die Basis die Stimme an. Ja, aus ihren Reihen können genauso, aus Parteien können einzelne Personen delegiert werden, um zum Beispiel an Fortbildungen, Veranstaltungen oder Gipfeltreffen teilzunehmen. Naja, was de facto der Parteitag bei allen anderen Parteien ist, da sie ja keine Basisparteitage haben. Als das Ganze bei der Piratenpartei entstand, da war es ja relativ simpel. 2006, da waren, weiß ich nicht, wenige 100 Mitglieder in der Partei. 2009 ging dann so langsam dieser Boom los, der Ende 2010, Anfang 2011, glaube ich, gipfelte. Das waren so die höchsten Mitgliederzahlen. Und da wurde dann eben relativ schnell klar, dass das Ganze nicht so wirklich skaliert. Ja, also das heißt, wo man vorher noch irgendwie eine kleine Halle gemietet hat und alle Parteimitglieder dorthin einladen konnte und mit denen gemeinsam an dem Programm arbeiten konnte, funktionierte das ab einer bestimmten Größe nicht mehr. Hat das was mit der Größe zu tun? Auch. Ich meine, man musste ja vorher auch mit den 100 Leuten eine Halle mieten. Das heißt, es konnte ja damals schon nicht jeder dahin. Ne? Also genau, wenn die Halle in Berlin gemietet wurde, hatten ja Leute aus München vielleicht oder aus Bochum. Also es kommen ja mehrere Aspekte zusammen. Das eine sind natürlich so die persönlichen Kosten. Ja, also das heißt, ich weiß nicht, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, der Parteitag ist in Berlin. Wenn ich da hin will, dann habe ich erstmal die Reisekosten, dann habe ich Übernachtungskosten, dann habe ich Verpflegungskosten. Und ich muss gegebenenfalls Urlaub nehmen. Und für Familienväter, habe ich mir sagen lassen, ist es noch mal komplizierter, weil man das Kind ja dann auch noch irgendwie unterbringen muss oder wie auch immer. Egal. Also okay, auf jeden Fall die Mütter kommen in deinem System ja schon gar nicht vor. Frauen richtig. Sind unpolitisch. Genau, Frauen sind unpolitisch und kommen okay. In diesem Podcast nicht vor. Nein. Ich verabschiede mich dann für heute noch. Vielen Dank für die Moderation. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also es betrifft natürlich alle Geschlechter und alle Wesen. Aber ich wollte es jetzt halt nur mal auf den Punkt kriegen. Es sind diverse Faktoren, die den Aufwand für einige so hoch setzen, dass er nicht mehr leistbar ist. Ja, also sei es jetzt der finanzielle Aufwand, sei es der zeitliche Aufwand, sei es der gesellschaftliche Aufwand. Also zum Beispiel, ich kann ja meiner Mutter am 40-Jährigen nicht sagen, ich fahre zum Bundesparteitag, sondern dann muss genau, ich halt dahin. Genau, also das sind so diese familiären Verpflichtungen. Genau, das die man war nämlich auch ein Szenario, was es tatsächlich gab. Deswegen. Ja. Und das sind so die individuellen Kosten. Und dann eben auch die Kosten für die Partei, ja. Also es ist natürlich ein leichtes, sich irgendwo eine Kneipe zu mieten als Kreisverband und zu sagen, wir machen da jetzt mal ein Wochenende einen Kreisparteitag. Mhm. Ist aber natürlich eine ganz andere Kostenfrage, wenn ich sage, ich muss jetzt für, weiß nicht, ich glaube, der Bundesparteitag in Bochum, der erste, das war, glaube ich, der mitgliedsstärkste Parteitag, also für mehrere tausend so ein Event ausrechnen auch. Und es ist ja nicht nur allein die Halle, sondern auch die Technik, Catering und. Also da kommt halt einiges an Kosten auf die Partei zu. Und da stellt sich dann natürlich irgendwann die Frage, okay, wenn das nicht mehr skaliert, wir aber trotzdem Basisdemokratie haben wollen, wie stellen wir es am geschicktesten an? Und da die Piratenpartei sich ja einige Zeit lang als Netzpartei verstanden hat, lag es ja nahe, auch diese demokratische Meinungsfindung irgendwie übers Netz stattfinden zu lassen. Das als Netzpartei versteht sie sich ja heute eigentlich Mehr denn je, also zumindest nach der letzten Wahl des Bundesvorstandes. Da kann man jetzt Sagen und Taten mal auseinanderhalten, klamüsern, aber naja. Gut, wir sollten jetzt auch nicht allzu sehr über Sie herziehen, Sie haben es schwer genug. Das tue ich gar nicht, nein, aber du sprichst ja so von dieser Netzpartei so eine Vergangenheit, also gerade die letzte Vorstandswahl hat doch, die sind ja die Wildwahlen, weil sie sagten back to the roots, ja, wir wollen ja nicht Asylpolitik, Feminismus und den ganzen Quatsch, der völlig gesellschaftlich irrelevant ist, also auch die Piratenpartei interessiert, was so gesellschaftlich gerade und vogue ist, sondern wir wollen den Bürger mitnehmen, also sprich, wir brauchen das Stimmvieh. Also machen wir Netzpolitik ohne Netz. Wir machen ein BO ohne O. Ja, das ist... Naja, also was ich sagen will, irgendwann fehlte wohl der Mut, das dann auch durchzusetzen. Aber es gab ja diese Ansätze. Und über diese Ansätze wollen wir ja heute sprechen. Mhm. Nämlich, als es noch darum ging, okay, wir wollen Demokratie online irgendwie abbilden wollen. Mhm. Und dieses Konzept von Liquid Democracy ist ja, wie schon angesprochen, eine ältere Theorie und hat aus meiner subjektiven Sicht erstmals durch die Umsetzung von Liquid Feedback, durch die Umsetzung von Liquid Democracy in dem Tool Liquid Feedback eine tatsächlich praktikable Handhabung gefunden. Und das fand ich halt sehr interessant und habe mich da auch sehr für interessiert und hatte dann eben auch eine Beauftragung, um Liquid Feedback Schulung in NRW zu machen. Ja, und so kam ich dann dazu. Liquid Feedback Schulung. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ich habe nie an deinen Schulungen ja leider teilgenommen. Bist du jetzt dahin und hast erklärt, ja, so das sind die Vorteile, oder hast du ja einfach so dieses Werkzeug auch gezeigt? Also hast du jetzt quasi Otto Normalverbraucher gezeigt und da musst du da hinklicken und hier schreibst du einen Antrag rein. Also wie darf ich mir das vorstellen? Also es war eigentlich 20% so, warum gibt's das, woher kommt es? Ja. Wofür ist es gut? Hm. Was kann es nicht? Und dann 80%, wie mache ich's? Was kann es nicht? Es kann keine Geheimwahlen und es kann keine Geheimabstimmung. Also alles das, was auf einem Parteitag geheim abgestimmt werden sollte, kann das Tool nicht abbilden. Und alles, was Personenwahlen sind, kann das Tool ebenfalls nicht abbilden. Okay, dass Personenwahlen, also dass Wahlen in geheimer Abstimmung stattfinden, ist ein Privileg der Demokratie. Kann ich ja nachvollziehen. Bei Abstimmungen, gut, nicht jede Abstimmung muss jetzt irgendwie geheim vollzogen werden, ist jetzt natürlich so aus meinen Erfahrungen aus der Piratenpartei etwas schwierig, weil du hast natürlich auch so die Leute, die dann Screenshots von irgendetwas machen und sagen, aber du hast ja vor 2 Jahren dafür gestimmt oder dagegen, Das ist doch doof, deshalb bist du jetzt nicht wählbar oder solltest lieber gehen oder was auch immer. Also man kennt das ja so bei Twitter. Naja, also. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil? Also wenn du jetzt zum Beispiel versuch mich davon zu überzeugen, also ich bin theoretisch jetzt Mitglied einer Partei, die eben dieses Tool einführen will, also verbindlich, das ist glaube ich auch so ein Problem der Piraten gewesen, dass es ja letztendlich immer unverbindlich geblieben ist. Welche Argumente hättest du denn jetzt für mich? Okay, ich mache jetzt den Vertriebsaußendienstmitarbeiter für Liquid Feedback, ja? Ja, bitte. Also das erste ist, was sind denn die Alternativen? Die Alternativen sind zum Beispiel Vorstandsbeschlüsse, ja. Also das ist ein gewähltes Gremium, die treffen Entscheidungen im Sinne der Basis. Bestenfalls. Ja. Das ist aber eine bestimmte Gruppe, auf die kann ich zwar einwirken, habe aber keinen wirklichen Hebel in der Hand. Ich kann die zwar versuchen, argumentativ von irgendetwas zu überzeugen, was sie abstimmen wollen. Ich habe aber nicht wirklich die Möglichkeit, auch Mehrheiten hinter mir zu vereinen und darauf hinzuwirken. Die andere Alternative hatten wir gerade angesprochen, sind die Parteitage. Ja, also das ist halt, in der Piratenpartei wurde es immer die Zeit- und Geldelite genannt. Ja, also das heißt, diejenigen, die es sich leisten können, finanziell durch halb Deutschland zu reisen, dort zu übernachten, sich zu verpflegen und so weiter, die können dran teilhaben. Die das nicht können, sind leider davon ausgeschlossen. Ja gut, die Kosten hatten wir auch gerade drüber gesprochen. Einmal die persönlichen Kosten, einmal die Parteikosten. Dann, bei dem Parteitag, also entschuldige, dass ich da dazwischen funke, finde ich, beziehungsweise was oftmals so als sehr ungerecht achtet wurde, dadurch, dass es das Delegiertensystem ja nicht gibt, ist ja natürlich, wenn du so einen Parteitag in ich sage jetzt mal, in Nordrhein-Westfalen veranstaltest, dann weißt du ja, die Mehrheit der Teilnehmer kommen auch aus diesem Bundesland. Ne? Das heißt, wenn es um Entscheidungen geht, zum Beispiel finanzielle Entscheidungen, soll sich Nordrhein-Westfalen an Kosten für, weiß ich, Bayern oder irgendwie ein anderes Bundesland beteiligen, genau, dann weiß man ja im Prinzip schon vorher so ungefähr, was dabei rumkommen wird. Ne? Umgekehrt naja, bestenfalls ja wäre es eine Sachentscheidung, ist es natürlich nicht immer. Wäre es bestenfalls. Okay, dahinter steht natürlich ja so das Bild des rationalen Menschen, genau. Der, ja, und daran glaube ich ja nicht. Also ja, das ist, also wie gesagt, deswegen sage ich ja auch ausdrücklich Menschenbild bestenfalls. Aus der Wirtschaftswissenschaft, also Humankapitaltheorie, das sehe ich so im Alltag jetzt nicht so. Okay. Ja. Dann ein weiteres Vehikel neben den Parteitagen, so wie wir sie kennen, wären die dezentralen Parteitage gewesen. Mhm. Also dass man zum Beispiel sagt, man akkreditiert nicht an einem Ort für Gesamtdeutschland, sondern pro 16 Landesverbände akkreditiert man jeweils einzeln. Mhm. Und jeder Landesverband nimmt dann per Stream an einer großen Veranstaltung teil. Das wird aber teuer, oder? Ja, das würde, also für das Individuum, also für den einzelnen Parteigänger. Nee, wahrscheinlich, ich meine jetzt für die Partei. Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, fürs Individuum wäre es erstmal günstiger, weil kürzere Anreisewege, eventuell keine Übernachtung, eventuell Selbstverpflegung und so weiter, wäre alles möglich gewesen. Die Kosten für die Partei wären vermutlich höher gewesen, wobei ich da auch gehört habe, dass das nicht so wäre, weil eine größere Halle wohl deutlich teurer wäre als viele kleine Einzelhallen. Das weiß ich aber nicht, okay. Da habe ich keine Quellen zu. Gut. Wo ich da das größere Problem sehe. Das Technische. Genau, also erstmal die Technik selbst, ja. Also das heißt, was passiert, wenn NRW auf einmal vom Stream abgerissen wird? Ist der Parteitag dann überhaupt noch gültig oder muss er wiederholt werden? Wenn er wiederholt werden muss, dann fallen halt auch wieder etwas Kosten an. Ja, da besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass dann in Bayern der Stream ausfällt, ne? Also man hat ja nicht die Garantie, genau, dass es bei der Wiederholung dann technisch besser geht. Ja. Also zumal, weil man das ja technisch ja gar nicht garantieren kann. Dass es läuft. Doch, ich kenne einen, der sitzt im Landtag Nordrhein-Westfalen, der hat gesagt, das kann man. Aber okay, wollen wir nicht, also ich halte das auch für unrealistisch und nicht möglich, aber ja, das ist einmal so der Kostenaspekt, worin ich aber auch ein sehr, sehr großes, wenn ich sogar ein noch größeres Problem sehe, ist eben die Disziplin. Ja, also das heißt, wenn ich es wirklich schaffen sollte und der Stream reißt nicht ab und alles funktioniert und ich habe jetzt 16 Landesverbände mit den jeweiligen prozentualen akkreditierten Zahlen, die man so üblicherweise hat, dann werden auch pro Antrag natürlich die Redereihen dementsprechend komplex. Also das heißt, erstmal muss ich 16 Redereihen, also aus allen 16 Veranstaltungsorten, irgendwie untereinander koordinieren. Und ja, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da viele Anträge an so einem Parteitag durchlaufen. Zumal ja die Piratenpartei, also klassischerweise gibt es ja immer zwei Parteitage pro Jahr. Einen programmatischen Parteitag und einen Wahlparteitag. Ja, den Wahlparteitag, auf den wird man nicht verzichten können, weil wie gesagt, Liquid Feedback kann halt keine geheimen Wahlen ersetzen. Aber die programmatischen Parteitage könnte man theoretisch ersetzen, mindestens aber ergänzen. Ja gut, aber nur weil es programmatisch ist, bedeutet das ja nicht unbedingt, also man kann ja auch da durchaus, wenn man es will, bestimmte Sachen, Sachverhalte ja auch in geheimer Abstimmung machen lassen. Ne? Das ist ja bei Liquid Feedback nicht möglich. Das stelle ich mir etwas problematisch vor. Also Beispiel, ich arbeite in einem, also das tue ich jetzt nicht, das ist jetzt rein hypothetisch. Ich arbeite in einem katholischen Krankenhaus und würde aber gerne für die Homo-Ehe stimmen. Jetzt habe ich aber Angst, mein Arbeitgeber, wenn er jetzt nicht gerade Mitglied der Piratenpartei ist, kann das jetzt ja von außen ja wahrscheinlich nicht einsehen. Genau, also von aber außen jetzt, ist es komplett anonym, aber innen kann halt. Genau, und dann habe ich dann irgendwie so einen Irren, der dann irgendwie einen Screenshot macht und dann kann man sehen, die Metabolismus hat für die Homo-Ehe gestimmt. Ja. Ja, das kommt darauf an, wie akkreditiert wird. Ja, also es gibt ja verschiedene Akkreditierungsverfahren. Du kannst einmal mit Klarnamen akkreditiert werden. Du könntest theoretisch auch mit deiner Mitgliedsnummer akkreditiert werden oder eben auch pseudonym akkreditiert werden. Okay. Anonym würde technisch zwar auch gehen, würde aber das komplette Konzept über Bord werfen, weil es dann nicht mehr nachvollziehbar wäre. Das heißt also, diese Sockenpuppengefahr, dass zum Beispiel ein bösartiger Admin dann 50 Accounts anlegt und auf sich selbst delegiert und so weiter, diese Gefahr wäre eben gegeben bei anonymen bei anonymer Nutzung von Liquid Feedback. Okay. Aber was ist, das würde mich interessieren, auch bei Pseudonymen. Wie würde das Verfahren überhaupt vonstatten gehen? Also ich habe jetzt ein Pseudonym, weiß ich, Herr Otto, und wie wird dem Admin quasi, der dafür zuständig ist, klar, ah, okay, Herr Otto heißt jetzt nicht wirklich Herr Otto, aber der ist wirklich Mitglied dieser Partei. Ja, das hängt halt sehr stark ab von der Geschäftsordnung und eben der damit verbundenen Akkreditierung. Ja, also das heißt, die du bräuchtest, um eine Liquid Feedback Instanz verbindlich nutzen zu wollen, bräuchtest du eine nachvollziehbare Akkreditierung. Mhm. Ja, also wo du auch im Nachhinein immer wieder auflösen kannst, das Pseudonym gehört zu dem und dem Mitglied. Okay, das heißt, bei diesem Verfahren muss ich Vertrauen haben, dass der Admin eben nicht damit hausieren geht. Nee. Also wenn die Geschäftsordnung das Akkreditierungsverfahren so transparent gestaltet, dass das auch durch ein Schiedsgericht wieder aufgehoben werden könnte, bräuchte ich nicht mehr dem Admin vertrauen. Ja, also das heißt, wenn irgendjemand setzt jetzt eine Klage vom Schiedsgericht ab und sagt, ich glaube nicht, dass der Benutzer Herr Otto die Metabolismus ist, dann müsste eben, also bei einem transparenten Akkreditierungsverfahren, wäre das Schiedsgericht in der Lage, anhand der Nutzerdatenbank das wieder zu rekonstruieren, wer denn tatsächlich dahinter steht. Okay. Welche Vorteile bietet es noch? Oder beziehungsweise, ich frage ja andersrum, dieses System beruht ja auch darauf, oder beziehungsweise das theoretische Modell von Liquid Democracy unterliegt der Vorstellung von Rationalität, die auf der sogenannten kollektiven Intelligenz, Schwarmintelligenz fußt. Glaubst du, dass es diese Schwarmintelligenz gibt? Glaubst du wirklich, dass nur weil mehr Leute an irgendetwas, an einem Konzept, an einer Anfrage, was auch immer arbeiten, dass da automatisch oder dass da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie auch wirklich die besseren Lösungsansätze oder Konzepte erstellen? Zweiteres. Also ich glaube nicht, dass das automatisch besser würde, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Und im Vergleich zu einem Bundesparteitag ist es zum Beispiel auch so, also auf dem Bundesparteitag weiß ich nicht, was nachher tatsächlich auf der Tagesordnung landet. Ja, also ich kriege ein Antragsbuch, da stehen 800 Anträge drin und dann fahre ich zu einem Parteitag und da werden 20 behandelt. Und ja, ich weiß ist aber, ja passiert in Bochum. Ne? Und ich weiß aber vorher nicht, also von diesen 800, welche 20 werden denn behandelt? Mhm. Und das ist eben auch ein Vorteil von Liquid Feedback, den ich sehe, dass man themengebunden sich auf einige wenige Anträge konzentrieren kann und nicht Gefahr läuft, dass sie auch nicht behandelt werden. Ja, also ich muss zwar immer noch dafür sorgen, dass die Quoren erfüllt werden, damit sich die Leute überhaupt mit dem Antrag beschäftigen, aber ich laufe nicht Gefahr, dass selbst wenn ich ein Quorum erreiche, der Antrag dann doch nicht behandelt wird. Mhm. Ja, das heißt, in Liquid Feedback können mehrere Anträge gleichzeitig zur Abstimmung stehen aus unterschiedlichen Themengebieten und auf dem Parteitag ist es halt nacheinander. Ja, also das heißt, der Parteitag funktioniert seriell und Liquid Feedback funktioniert parallel. Mhm. Und dadurch gebe ich ja den Leuten die Möglichkeit, sich auf wirklich die Themen zu konzentrieren, für die sie sich interessieren. Ja, also ich denke, die wenigsten Politiker treten in eine Partei ein, weil sie von allem Ahnung haben und zu allem was sagen können und auch die entsprechende Fachkompetenz haben. Nee, aber viele Menschen glauben das. Ja, ja. Ne? Der Doofe weiß ja nicht, dass er doof ist. Okay, das mal außen vor. Aber also Liquid Feedback bietet mir halt die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, wie in meinem Fall, Innenpolitik interessiert mich so oder das Themengebiet, das nehme ich mir jetzt mal an. Und dann kümmere ich mich da auch um die Anträge und wirke dort aktiv mit. Da glaube ich dann auch wieder an eine Qualitätssteigerung, wenn die Leute zielgerichtet an ihren persönlichen Präferenzen arbeiten können. Und die Themengebiete, die ich nicht beackern will, die kann ich dann entweder an jemanden delegieren, dem ich vertraue, oder ich kann es bleiben lassen und nehme dort einfach nicht teil. Okay, es gibt ja auch im Liquid Feedback die Möglichkeit, seine Stimme zu delegieren. Ne? Ich kann die zwar jederzeit wieder der Person, an die ich die delegiert habe, ja wieder abnehmen. Ich kann aber auch sagen, okay, von Energiepolitik verstehe ich jetzt nicht viel und eigentlich habe ich auch gar keine Zeit, um mich da wirklich jetzt damit zu befassen. Ich weiß, Solarenergie finde ich toll, aber dann hört meine Kenntnis auch auf. Also delegiere ich die Stimme an jemanden, den ich dafür für sehr kompetent halte. Ne? Ich kann ja auch nur thematisch mich dann sagen, ich nehme nur an Abstimmungen teil zum Thema Bildungspolitik, weil ist mein Fachgebiet. Ist mein Fachgebiet, was auch immer. Da bin ich ja selber quasi der Experte. Aber den Rest delegiere ich oder ich stimme einfach gar nicht ab. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass man ja gerade gesagt hat, naja, wir wollen ja weg von diesem Delegierten-System. Ich meine, wo ist da der Unterschied, ob ich jetzt jemanden... Das ist sehr einfach, weil der Delegierte, den ich wähle, der stimmt auch über alle Anträge ab, die ihm vorgelegt werden. Mhm. Und der hat natürlich auch nicht die Sachkompetenz in allen Politikfeldern. Das heißt, der ist im Endeffekt, oder sagen wir, wahrscheinlich genauso dumm wie ich, was die meisten Themengebiete angeht. Der wird auch irgendwo seine 2, 3, 4, 5 Steckenpferde haben. Mhm. Das sind die Themengebiete, in denen er sich intensiv inhaltlich auseinandersetzt. Und die restlichen Themengebiete wird er wahrscheinlich auch irgendwie seine Mitarbeiter aus den entsprechenden Ausschüssen fragen, so, ja, wie stimmt ihr dort ab? Und wird sich dem dann gegebenenfalls anschließen oder eben auch enthalten. Also das Schattenkabinett wird befragt, okay. Zum Beispiel. Mhm. Und das ist bei Liquid Feedback eben, also die Delegation ist deutlich unstarrer als in den herkömmlichen oder in den großbürgerlichen Parteien. Mhm. Also das heißt, bei Liquid Feedback habe ich die Möglichkeit, ja, gehen wir mal kurz auf Delegation ein, wo wir gerade dabei sind. Also ich habe da ja 5 Punkte, die ich für wirklich wichtig halte. Das erste ist eben das, was du auch gerade schon angesprochen hast, ist die Freiwilligkeit. Ja, das heißt, ich kann delegieren, ich muss aber nicht delegieren. Ja, also niemand zwingt mich dazu, jetzt irgendwelche Delegationen an irgendwelche Personen abzutreten, sondern es ist eine freiwillige Veranstaltung. Der zweite Pro-Punkt für Liquid Feedback ist, ich kann nach jeder Abstimmung genau gucken, wie hat mein Delegierter abgestimmt. Mhm. Passt mir das nicht? Wenn es mir nicht passt, habe ich die Möglichkeit, danach die Delegation ihm zu entziehen und zum Beispiel jemand anderen zu delegieren oder selber abzustimmen. Okay, das setzt aber voraus, dass ich ein interessiertes Mitglied bin, der zwar jetzt die Stimme delegiert hat, aber trotzdem das alles immer nachverfolgt. Also quasi, ich weiß nicht, jede Woche irgendwie ins Liquid guckt und schaut, was passiert. Auch da ist ja wieder freiwillig. Ne? Ich kann nachschauen, ich kann es aber auch lassen. Wenn ich sage, ich vertraue dem blind und ich habe dem jetzt 5-mal habe ich geguckt, wie der abgestimmt hat und der hat 5-mal in meinem Interesse gestimmt, da glaube ich auch, dass er da beim 8. Mal noch hinkriegt. Kann ja sein. Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, wo ist da jetzt der Vorteil gegenüber der üblichen Delegation? Also klar, ganz einfach, ich kann sie ihm wegnehmen. Ja, das setzt aber voraus, dass ich ja politisch weiterhin im Prinzip aktiv bin, regelmäßig ins Liquid schaue. Ja. Das setzt also schon einen sehr, sehr politisch interessierten, handlungsfähigen Menschen aus. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich will gar nicht delegieren und ich lasse es komplett bleiben. Mhm. Ist ja auch eine Option, die du hast. Mhm. Du kannst auch sagen, manche Themenfelder, die sind ja themenübergreifend. Sagen wir mal zum Beispiel die Gesundheitskarte. Ja? Mhm. Die Gesundheitskarte, in welchem Themengebiet landet die jetzt? Unter Gesundheitspolitik oder unter Datenschutz? Es kann ja sein, dass du dich zum Beispiel für Datenschutz interessierst, aber die Initiative, die jetzt für die Gesundheitskarte gestellt wurde oder gegen die Gesundheitskarte gestellt wurde, landet, weil der Autor meinte, das ist aber eher Gesundheitspolitik als Datenschutz, packt das in das Themengebiet Gesundheitspolitik. Mhm. Und eigentlich hast du da delegiert an Katze. So, Katze willst du jetzt aber nicht darüber abstimmen lassen, weil du ja Datenschutz interessiert bist und möchtest da selber drüber abstimmen. Dann kannst du auch sagen, okay, die Delegation für Katze setze ich aus, da stimme ich jetzt selber drüber ab. Und danach kann Katze wieder weiter meine Delegation haben für den Bereich Gesundheitspolitik. Ja, also das heißt, es ist viel flexibler, ja eben liquider als diese starre Delegation in den Altparteien oder in den Okay. Bei der Delegation laufe ich da nicht Gefahr, dass zum Beispiel, es heißt ja so allgemein erstmal, dass das quasi internetherrschaftsfrei ist. Jeder kann ja mitmachen und flexibel. Ich glaube das nicht, weil sich da ja automatisch, letztendlich ist das Internet nur ein Abbild der Gesellschaft. Auch wenn viele meinen, dass ja das Internet sozusagen die Gesellschaft verändert. Also das Internet ist, glaube ich, so demokratisch oder undemokratisch wie die Gesellschaft selber, in der es implementiert ist. Deshalb ist zum Beispiel das Internet der Westdemokratien ja auch ein anderes als zum Beispiel das Internet in China, wo es ganz stark durch Zensur belegt ist oder dadurch konnotiert ist. Und ich denke, das ist ja auch immer so schwierig zu sagen, das Internet wird zensiert. Letztendlich sind es ja Menschen und deren Meinungen, die zensiert werden. Das Internet ist ja im Prinzip nur ein Werkzeug. Und wie ist das denn zum Beispiel laufe ich da nicht Gefahr, dass zum Beispiel ein Superdelegierter, ja, der hat jetzt als Beispiel 1000 Stimmen, ja, so 1000 Leute haben gesagt, so im Thema X ist der super, dafür traue ich dem total. Wenn der jetzt einen Antrag stellt, läuft man da nicht Gefahr, dass der sozusagen, dass es zu einem Automatismus führt, dass man sagt, ach guck mal, der hat ja 1000 Stimmen, dann muss er ja schon irgendwie was drauf haben, dann ist das ja bestimmt schon korrekt und man das mehr oder weniger überfliegt. Während jemand, der jetzt vielleicht gar keine Delegation hat, vielleicht eine tolle Idee hat, aber einfach keine Fans hat, dass er da einfach so ein bisschen hinten runterfällt. Grundsätzlich ja. Ja, also das heißt, ich verstehe jetzt den Schluss zu dem Internet und der Zensur nicht so ganz, aber okay, dieses Problem der Superdelegierten, die gibt's auf jeden Fall in Liquid Feedback, ja. Also das heißt, jemand, der, weiß ich nicht, sagen wir mal 100 Stimmen auf sich, oder um bei deinem Beispiel zu bleiben, der vereint 1000 Stimmen auf sich und dann wird da ein Antrag abgestimmt, 800 Stimmen dagegen, er stimmt dafür mit 1000 Stimmen hinter sich, ja, und dann wird der Antrag eben angenommen, obwohl sich 800 dagegen ausgesprochen haben. Ist eigentlich ein valider Kritikpunkt. Man muss sich nur fragen, ja, wo kommen denn die Delegationen her? Also die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die wurden ihm ja aktiv übertragen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, du kannst das natürlich auch zurücknehmen. Und also deine eigene Delegation, ja, wenn du jetzt sagst, so, also ich fühle mich total unwohl dabei, wenn einer, auch wenn ich dem vertraue, wenn er 1000 Stimmen hat und da 800 andere mit überstimmen kann, fühle ich mich halt nicht wohl bei, möchte ich nicht. Okay, das heißt, innerhalb von einer Partei ist das Tool ja vielleicht bedeutsam, aber so wirklich eine gesellschaftliche Relevanz hat es ja nicht. Naja, weil also ich bekomme ja durch im das besten Tool Fall hat ja die Partei, in der das Tool eingesetzt wird, eine gesellschaftliche Relevanz. Mhm. Okay. Also nochmal diese Unterscheidung, direkte Demokratie. Basisdemokratie, ja. Wenn der Bürger auf den Piratenstammtisch geht und sagt, hör mal, ich habe hier eine total super Idee, XYZ, dann können die Piraten dort vor Ort natürlich entscheiden oder einer alleine reicht ja auch schon, der die Idee gut findet und sagt, ja, okay, nehme ich auf. Stelle ich einen Antrag. Genau, stelle ich einen Antrag. Stell die ins Liquid Feedback. Jetzt gebe ich dir natürlich recht, wenn der selber, sagen wir mal, es geht jetzt um Gesundheitspolitik und dann stellt er das Thema bei Gesundheitspolitik ein und da gibt es jetzt einen Meinungsführer, der 1000 Stimmen hat und er selber hat vielleicht nur 3 Delegationen. Ne? Dann steht es 1000-3 und ist aber eigentlich eine gute Idee. Dann ist es natürlich, also wenn die Idee wirklich gut ist und man die Leute davon überzeugen kann, ist es auch relativ einfach, wenn man denn so ein bisschen Marketing macht, für den Antrag, da auch die anderen Stimmen rüberzuholen. Und wenn es auch nur der eine ist, ja, mit aber den 1000 Stimmen. Du sagst es so gerade selber, wenn man ein bisschen Marketing macht. Ja. Also der mit den 3 delegierten Stimmen, der vielleicht keinen Facebook, um Gottes Willen, keinen Twitter-Account hat, der hat natürlich schon die Arschkarte, ne? Weil jemand, der 1000 Stimmen hat, sehr aktiv, der wird ja sicherlich nicht 3 Follower bei Twitter haben. Der kann dann natürlich das Marketing ja richtig, sozusagen, ausfächern, in die Breite gehen. Das hat der andere ja natürlich nicht. Also am Marketing das festzumachen, finde ich persönlich kritisch. Gut, aber wenn der, also ich gehe davon aus, das ist jetzt meine ideelle Welt. Mhm. Der Typ, der die 1000 Delegationen hat, der hat die nicht, weil er besonders witzig twittert oder irgendwie ein tofter Typ ist und viel Bier trinken kann, sondern der hat die aufgrund der fachlichen Qualifikation. Mhm. Ja, und weil er sich einbringt und weil er sich mit seinem Themengebiet beschäftigt und sich da auskennt. Und wenn der Antrag wirklich gut ist, dann dürfte es eigentlich auch ein leichtes sein, ihn auf seine Seite zu bekommen. Zumal du das ja auch schon machen kannst, bevor du den Antrag stellst. Ja, also es ist bei Liquid Feedback nicht so, dass immer nur ein Benutzer einen Antrag stellen kann, sondern es kann auch eine Benutzergruppe einen Antrag stellen. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, der AK Gesundheit Bund, da schickst du das erstmal hin, was weiß ich, auf deren Mailingliste oder wie auch immer, diskutierst das da mit denen vor. Ihr formuliert gemeinsam einen Antrag aus und stellt den dann ins Liquid Feedback. Dann hast du dann schon, obwohl du als Einzelperson damit angefangen hast, den kompletten Rückhalt von eben dem gesamten Arbeitskreis, nach Möglichkeit auch noch den mit den 1000 delegierten Stimmen. Mhm. Also das heißt, es geht da um inhaltliche Überzeugung und nicht nur um die Quantität der Delegation. Okay, jetzt hat ja also einer der Vorteile von repräsentativer Demokratie ist natürlich, dass da dem Minderheitenschutz besser gewährleistet ist als zum Beispiel. Das ist eine steile These, die ich so nicht unterschreiben würde. Ja, gegenüber der direkten Demokratie. Also glaubst du wirklich, dass es in Deutschland die Homo-Ehe gäbe, wenn man jetzt die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland gefragt hätte? Ich glaube das nicht. Ich glaube das schon. Ich glaube, den meisten Leuten wäre das so egal, dass die einzigen, die da zur Abstimmung gehen würden, die wären, die eben dafür kämpfen. Nee, eben nicht. Also das hat man ja zum Beispiel in Hamburg, hat es das ja, glaube ich, vor, schlag mich tot, 2-3 Jahren gegeben. Da hat man ja über quasi das Schulsystem abgestimmt. Ich glaube, es ging ja da um die Abschaffung der Hauptschulen. Und da war es ja so quasi die obere Mittelschicht, die in der Lage war, sozusagen ihre Klientel zu rekrutieren, und die haben mehrheitlich für Nein abgestimmt. Zweitens, okay, wenn wir jetzt vom Thema Homosexuelle weggehen, aber vielleicht Asylpolitik. Also ich glaube, wenn du Leute jetzt in Deutschland fragen würdest, also Wahlberechtigte in Deutschland fragen würdest, oder sie sollen darüber entscheiden, sollen mehr Flüchtlinge ins Land oder sollen sie besser aufgehoben werden oder was auch immer. Also ich glaube, dass, ich meine, in der Schweiz, ja, also wo die Konkordanzdemokratie vorherrschend ist. Und, genau. Ja. Also da ja, sehe ich ja jetzt diesen Minderheitenschutz ja eben nicht gegeben. Ja, den sehe ich aber auch nicht bei repräsentativer Demokratie gegeben. Ja. Also das heißt, wenn der Parteikader die Führung eine Doktrin ausgibt und sagt, wir wollen das jetzt so, dann ist der Rest der Delegierten, die in den unteren Ebenen sind, auch meistens, natürlich nicht immer, zum Glück, aber meistens Schafsherde, die mitzieht. Naja, da also es gibt ja auch aber, glaube ich, solche auch die Dinge, Macht der Medien. Also es ist ja nicht so, dass ja eben, das sieht man ja so bei jetzt bei den Verhandlungen, also über TTIP zum Beispiel, ne? Also wo die SPD auf dem Konvent sagt, ja, komm, wir haben ja unsere Schäfchen ja zusammen, wir haben sogar den Deutschen Gewerkschaftsbund ja inzwischen mit im Boot eingenommen, auch wenn es dann war, wir sind dafür, wenn bestimmte Prämissen ja vorausgesetzt werden, dann kommt ja dann irgendwie heraus, naja, nee, das ist betrifft ja CETA, ne? Soll ja am Freitag irgendwie ratifiziert werden, glaube ich. Also, ja, heute, genau, heute ist ja Freitag. Und im Nachhinein kann man ja im Prinzip ja nicht mehr viel machen. Und Sigmar Gabriel sagt, ja doch, aber wir müssen danach verhandeln. Wo ich mich frage, hä? Wann sollen danach verhandelt werden? Das geht doch irgendwie gar nicht. Also irgendwie ist entweder meine Wahrnehmung komplett zerstört oder irgendwas stimmt da doch nicht. Und wie sieht's denn dann in so einem Liquid-Feedback? Verein aus. Also deswegen, ich halte das für basisdemokratischer und eben auch differenzierter, wenn es eben nicht durch einen Parteikader vorgeht. Also ich sag mal, wenn der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sich in der SPD hinstellt und sagt, also in Gänsefüßchen, ich will das. Oder wir als Regierungskoalitionspartner stellen uns dahinter. Dann ist es für den Abgeordneten sehr schwer, dagegen zu stimmen, ja, weil er dann als Nestbeschmutzer gilt und tralala, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich finde, das sind so Dinge, über die wir reden müssten. Also es gibt ja so quasi der Fraktionszwang, der ist ja Realpolitik. Und, ja, wobei, also doch mal, da möchte ich gerne auch unterscheiden zwischen repräsentativ nach außen und repräsentativ nach innen. Hin, ja. Also das heißt, die Abgeordneten, die in Parlamenten sitzen, das sind für mich Außendarsteller. Ja, also die haben nochmal, ja, eine andere Funktion als die Innendarsteller. Inwiefern? Naja, zum Beispiel, also das liegt auch schon in den persönlichen Präferenzen. Ich wäre zum Beispiel niemand, der Bock hätte, sich in ein Parlament zu setzen und in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich hätte aber schon Bock, also innenpolitisch zum Beispiel, was weiß ich, halt in der Piratenpartei damals oder in einer irgendwie anders gearteten Organisation in der Zukunft politisch aktiv zu werden. Ja. Das würde ich dann aber immer so nach innen strahlen wollen. Ja, also das heißt, ich wäre nicht der Repräsentant nach außen, sondern würde halt eher gucken, so, ja, was kann man denn innerpolitisch bewegen? Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Also wir waren irgendwie dabei repräsentativ und wir hatten diese Superdelegierten-Geschichten. Ne? Und wie kommt jetzt einer mit einer Stimme gegen einen mit 1000 Stimmen an? Mhm. Und da, ja, wie gesagt, ich denke halt, dass diese thematische Arbeit und die repräsentative Arbeit, wenn man die voneinander trennt, ja, und man sagt, okay, die wirklich im Thema stecken und sich rein sachorientiert an Inhalten abarbeiten, wenn die quasi das Programm entwickeln und du hast dann die Repräsentanten, Junge, die das nach außen vertreten, dann ist das eine gute Arbeitsteilung. Okay, dann habe ich ja noch so eine Verständnisfrage bei Liquid Feedback zum Beispiel. Nehmen wir mal an, also bei den Piraten war es ja erstaunlicherweise ja nie verbindlich. Nehmen wir mal an, jetzt rein hypothetisch, das ist jetzt in einer Partei verbindlich. Würde dann quasi der präsente Parteitag also ausfallen? Also Nein. würde man den, ja, aber welche Kompetenzebene ist jetzt höher gewichtig? Ich Keine. Meine, stell dir mal Folgendes vor. Also jetzt, ne, ich konstruiere da jetzt mal mir was zusammen. An einem Mittwoch wird im Liquid Feedback über Frage A entschieden, dass dies und jenes angenommen wird oder was auch immer. Und dann 2 Wochen darauf findet ein Parteitag statt und der Parteitag sagt, nö. Ja, dann gilt das zuletzt gesprochene Urteil in Gänsefüßchen. Also dann hat ja, der aber Parteitag warum soll ich mich dann im Liquid Feedback da noch überhaupt irgendwie ganz engagieren? Ganz einfach, weil, also wenn ich weiß, unter Umständen wird das ja auf dem Parteitag, also auf dem realen Parteitag ja wieder umgeschmissen. Naja, erstens, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Also das weiß ich nicht. Also das ja, eben, ist genau. Jetzt, ja, aber das ist jetzt hypothetisch. Also die Wahrscheinlichkeit ja, eben, genau. ist dann also genauso Also dein Beispiel ist genauso hypothetisch. Also das heißt, man konstruiert ein Beispiel und sagt, das kann ja eintreffen. Ne? Mhm. Du kannst ja auch morgen vom Flugzeug erschlagen werden. Was machst du denn dagegen? Also ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Das Problem gibt's natürlich, ja. Also das heißt, du triffst heute eine Entscheidung. Morgen gibt's irgendwelche neuen Fakten, irgendwelche neuen Leaks, tralala. Du merkst, okay, die eigene Entscheidung hat jetzt neue Sachargumente bekommen. Ich muss das nochmal überdenken und entscheide mich ins Gegenteil. Ja, aber hier, Fukushima ist doch ein gutes Beispiel, ne? Also du sagst erst so, ja, okay, wir wollen die Laufzeiten für Atommeiler verlängern. Dann trifft ein tagespolitisches Ereignis ein und dann änderst du auf einmal deine Meinung und das ist dann so. Ja, das setzt aber voraus, dass ich zum Thema X meine Meinung ändere, weil irgendwelche Tatsachen eingetreten, Sachverhalte eingetreten sind, die mich dazu verleiten, meine Meinung zu ändern. Was ist denn aber, wenn dieses Fukushima eben nicht eintrifft, ja? Und ich habe ja unter Umständen bei einem realen Parteitag, der zum Beispiel in Dortmund stattfindet, halt ganz andere Leute, also die eben eher aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und die sagen dann, nö, das fanden wir jetzt aber blöd, das wollen wir ja gar nicht. Also meine Meinung ist ja nach wie vor dieselbe, aber ich sehe dann, okay, der reale Parteitag hat ja dann quasi mehr Gewichtung. Nein. Ja, wieso? Wenn du hast doch gerade gesagt, quasi der zuletzt beschlossene. Genau. Ja. Ja, das heißt doch nicht, dass du 2 Wochen später nicht wieder den Stand von vor Freitag abrufen kannst. Das heißt, die Presse muss dann quasi jede Woche neu nachfragen, genau, wie der Stand der Dinge ist. Ja, also, genau. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber das ist... Ja, genau. Ja, okay, das ist aber auch praxisfair. Also, jetzt im Ernst, ich weiß, das ist ein konstruiertes Beispiel und das kann natürlich eintreten, gar keine Frage. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Die Frage ist ja nur, wie realistisch ist, dass dieses Szenario eintritt? Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das eintritt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eintritt so alle 5 Jahre einmal. Keine Ahnung, ist Glaskugel lesen, wissen wir beide nicht. Aber also wie gesagt, ich halte das Szenario einfach, ich halte das für absolut möglich. Hm. Ich halte es aber nicht für realistisch, dass es in der Praxis häufig eintritt. Okay, es gab ja mal in der Partei die Abstimmung, wollen wir eine ständige Mitgliederversammlung, was ja im Prinzip, wenn ich, also SMV, wenn ich dich verstehe, ist ja im Prinzip das... Liquid Feedback, ne? Also inverbindlich, genau. Genau, inverbindlich. Und der ist ja so mit 17 Stimmen, glaube ich, ne? Mehr abgelehnt worden. Warum? Also es brauchte eine Zweidrittelmehrheit für die Satzungsänderung und ich glaube, wenn ich das noch richtig entsinne, also zu dieser Zweidrittelmehrheit fehlten 17 Stimmen. Ja. Okay. Das finde ich ein bisschen erstaunlich, dass er ausgerechnet in dieser Netzpartei, also die ja Liquid Feedback ja unbedingt als Instrument haben wollte, weil man ja eben so diese Zeit und Geldelite umgehen wollte oder genau, dass ausschließlich die ja wirklich abstimmen können. Warum ist es in dieser Partei gescheitert? Das heißt, es muss doch irgendwie mehrheitlich Kritiker dieses Konzepts gegeben haben. Was waren, ich meine, du hast ja schon angesprochen, dass du ja Schulungen ja in Nordrhein-Westfalen gegeben hast. Du wirst ja also auch die Erfahrung gemacht haben, wer hat überhaupt Interesse daran? Wer ist zu den Schulungen gekommen? Also das würde ich jetzt auch gerne von dir wissen. Wie viele Leute konntest du überhaupt damit erreichen? Und ich denke mal, nicht alle, nur weil sie anwesend waren, waren ja auch Befürworter. Du wirst also sicherlich ja auch negative Kritiken gehört haben. Was waren so die Gründe, warum man es nicht haben will? Also der erste Punkt, so die Erreichbarkeit. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, als ich mit den Liquid-Feedback-Schulungen in NRW angefangen habe, hatten wir 6.000 Mitglieder. Und ich hatte dann, weiß ich nicht, so, sagen wir mal, also wenn es hochgegriffen waren, waren es vielleicht 25 Schulungen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, durchschnittlich 10 Leute, okay, waren es eben 250 Leute. Das ist nicht viel. Von 6.000 ist das in der Tat nicht viel. Das erstmal so zur Reichweite dieser Schulung. Das hätte man natürlich kompensieren können, wenn mehr Leute Schulung auch mit angeboten hätten. Ja, also das heißt, meine Idealvorstellung wäre eigentlich gewesen, was weiß ich, wenn man zum Beispiel, also wir haben ja in NRW diese zwei Konstrukte. Wir haben einmal die Crews und einmal die Kreisverbände. Mhm. Wenn man bei den Kreisverbänden die richtigen Leute in Gänsefüßchen geschult hätte und die wären halt nachher total begeistert rausgegangen, hätten sie das halt in ihren Kreisverband als wiederum als Schulung weitertragen können. So ein Multiplikatoren. Genau. So war es eigentlich ursprünglich gedacht. Also ich hatte nicht die Illusion, dass ich jetzt 5.000 Leute in NRW erreichen würde, sondern ich hatte halt gehofft, dass ich das dann so lauffeuerartig verbreiten würde. Aber du hast doch eigentlich mit mehr gerechnet, ja, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, ja, okay, klar. Mhm. Und ja, die Hauptkritikpunkte bei meinen Schulungen waren eigentlich drei. Das erste waren die Delegationen, ja, wo halt wirklich viele gesagt haben, ja, aber nee, wir sind doch basisdemokratisch und was sollen denn jetzt die Delegationen? Dann unterscheidet uns ja nichts mehr von den anderen Parteien. Mhm. Was ich ja genau nicht so sehe, aus den vorgenannten Gründen, weil man die Delegationen halt umgehen, aussetzen, bla bla bla, okay, selber abschieben. Der zweite Kritikpunkt war, dass die Benutzeroberfläche und das Tool selbst halt nicht selbsterklärend sind. Ja, also man muss halt schon Zeit investieren. Ich habe, weiß nicht, für eine durchschnittliche Liquid-Feedback-Schulung habe ich mindestens 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Je nachdem, wie viele Rückfragen kamen und so weiter. Und ja, es ist halt nicht wirklich selbsterklärend. Das ist aber auch, weiß ich nicht, also es kann sein, dass ich mir das schönrede, aber ich denke, jeder, der sich mit seinem Betriebssystem auseinandersetzt und mit seinem Browser und mit Microsoft Office, also der steht vor denselben Herausforderungen. Und das hast du auch nicht in 2 Stunden auf dem Kasten. Da muss man sich halt länger mit beschäftigen. Ja, ne? Aber das machen ja auch die wenigsten, ne? Also ja, ich hatte ja immer das Glück, dass ich Freunde hatte, die irgendwie Ahnung davon hatten. Und die haben es ja dann alle gemacht. Ja, das ist ja auch aber der Gedanke. Auf politischer, ne, also, Ebene möchte ich das ja eben nicht haben. Warum? Okay, wie, warum? Warum willst du das da nicht haben? Also wenn ich schon ein Tool habe, was irgendwie Basis, was mir die Möglichkeit gibt zu entscheiden, möchte ich natürlich selber entscheiden oder sagen, okay, ich habe vom Thema jetzt keine Ahnung, dann schalte ich mich da erst gar nicht zu. Ja gut, aber also die Handhabung des Tools und die Entscheidung, die du dann triffst, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also der eine erklärt dir nur, wie du den Computer an- und ausmachen kannst. Ach so, du bist bei der Handhabung, ja okay, nee, bei der Handhabung ist das ja kein Problem. Ja, dann, eben, genau. Ja, also, ja. Und nur dafür war ich da. Also ich wollte jetzt nicht die Leute beraten, also, wie sie abzustimmen haben. Nee, dann haben wir uns jetzt irgendwie missverstanden. Das habe ich auch nicht vorausgesetzt. Okay, jetzt sagt der Aluhut in mir, ja, aber was ist mit Manipulation? Gerade so Internet, gerade so in einer Internetpartei, ja, also die ja so viele Hacker beheimatet, ja, da sehe ich schon kommen. Dass, sogar im Landtag NRW. Ja, zum Beispiel. Da sehe ich es ja schon kommen, dass da Leute für etwas abstimmen, mehrheitlich, und am Ende heißt es, nee, die haben ja dagegen abgestimmt, weil da irgendeiner sich besonders gut mit Manipulation auskannte. Ja. Auch das ist ja wieder eine Frage der Geschäftsordnung und der Akkreditierung, ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel die Leute mit klaren Namen akkreditierst. So, also nochmal anders. Du kannst Pseudonyme. Das war jetzt ein Beispiel. Hm. Also wenn da, die erste Möglichkeit, die ich immer habe, ist, ich kann meine eigene Entscheidung nachkontrollieren, ob die richtig gewertet wurde, habe ich dafür oder dagegen gestimmt. Hm. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn ich nicht selbst abgestimmt habe, kann ich eben nachprüfen, wie hat mein Delegierter abgestimmt. Hm. Ich kann das zwar rückwirkend nicht mehr ändern, aber ich kann daraus Konsequenzen für die Zukunft ziehen. Ja? Also kann meine Delegation entziehen. Wenn ich jetzt feststelle, oder sagen wir mal, ich habe dafür gestimmt, aber nachher bei der Auszählung steht meine Stimme bei dagegen, dann kann ich das halt anfechten vor dem Schiedsgericht oder vor irgendeiner anderen Instanz. Mhm. Wenn ich das jetzt auch für andere überprüfen will, dann müsste ich halt wissen, wie bist du akkreditiert? Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Adriane akkreditiert bist, dann könnte ich halt nachgucken, wie hat die Adriane abgestimmt. Wenn du pseudonym unter Metabolismus akkreditiert bist, könnte ich nachgucken, wie hat Metabolismus abgestimmt. Und wenn ich da zum Beispiel Auffälligkeiten sehe, wie, also was weiß ich, wir haben im Podcast darüber gesprochen, du würdest XY abstimmen, hast aber XZ abgestimmt, dann würde ich dich halt fragen, stimmt das oder ist da irgendwie... hat da jemand eingegriffen. Hm. Das heißt, da ist eine gewisse Form der Selbstkontrolle möglich. Das ist natürlich auch jetzt auf Bundesebene mit, sagen wir mal, bestenfalls 20.000 Aktiven, die da dran teilnehmen, nicht mehr gegeben. Ja? Also ich kenne ja nicht alle 20.000. Ja. Okay, also Manipulation kann man jetzt nicht ausschließen. Nee. Aber kann ich aber bei einer Briefwahl und bei ähnlichen Sachen auch nicht. Bei einer Briefwahl sicherlich ja auch nicht, aber bei einer, ich sag jetzt mal, normalen Wahl also schon, ne? Weil ich habe ja als Bürger natürlich auch das Recht, bei der Auszählung daneben zu stehen und zu gucken. Ja, wo, nochmal, Wahl ist was ganz anderes, hat mit Liquid Feedback überhaupt nichts zu tun, weil Wahlen sind geheim. Also du bist ja bei den Abstimmungen, ja, okay. Aber auf dem Parteitag gebe ich dir natürlich recht, ne? Da sehe ich die Stimmkarten und da kann ich auch eine Auszählung anfordern und dann wird das eben ausgezählt, da ist es einfacher. Ja. Okay. So, jetzt wissen wir ja, das hat ja selbst ja schon, oder kennst du irgendwie Beispiele, also jetzt auch außerhalb von Parteien, wo Liquid Feedback irgendwie positiven Anklang gefunden hat. Also ich weiß ja, es gab ja vor ein paar Jahren, als Liquid Friesland gestartet ist, da hat man da ganz, ganz viele Hoffnungen gehegt. Unter anderem, ja, da werden jetzt viel mehr Menschen sich engagieren, die ja vorher so enttäuscht von der Politik waren und das Gefühl hatten, also ging ja so primär so um Leute, die das Gefühl hatten, sie können ja selber nicht ausrichten. Aber jetzt, nö, war ja gar nicht so. Und letztendlich ist auch Liquid Friesland im Prinzip ja mehr oder weniger tot. Also es ist ja noch on, aber ich glaube, da engagieren sich ja inzwischen irgendwie so 25 Leute oder so. Es gibt ja im Raum Friesland, also jetzt muss man sagen, ja, 80.000, also circa 80.000 Wahlberechtigte. Jetzt geht natürlich ja auch zu einer normalen Wahl, ja, gehen ja auch nicht alle hin. Ne? Du hast ja keine Wahlbeteiligung von, aber mehr als 25. 80.000, aber ja, richtig. Aber man hat sich ja angeguckt, so in den Jahren davor, wie viele von den 80.000 sind überhaupt zur Wahl gegangen. Und das waren so, lass mich nicht lügen, 41 oder 42.000. Wobei die Zahlen ja jetzt, wie ich jetzt ja aufgerundet sind. Das wird im System überhaupt nicht in keinster Weise repräsentiert. Ja, also... Also irgendwie habe ich so den Eindruck, ja, die Leute quatschen zwar ja immer so gerne, ja, und wir wollen, aber selbst wenn man ihnen dann das Handwerkzeug quasi darlegt, nehmen sie es dann doch nicht an, ne? Also mein Ansatz bei Liquid Feedback, also innerhalb der Piratenpartei, war immer nur der, das Angebot zu schaffen. Mein Ansatz war nie, jetzt auch wirklich die Beteiligung zu steigern. Ja, also ich habe mir gedacht, okay, du stellst dieses Tool zur Verfügung. Du schulst die Leute, die wissen, was sie damit machen können, die wissen, was sie damit nicht machen können, sie wissen, wie sie es bedienen können und alles, was darüber hinausgeht, die Motivation, die intrinsische Motivation, sich da jetzt auch aktiv dran zu beteiligen, die kann ich nicht beeinflussen und das war auch nie Zielsetzung. Okay. Ja gut, das sehe ich ja natürlich ja etwas anders, weil ich ja, wie gesagt, ich brauche ja immer für so ein System oder für ein etwas Neues im System brauche ich auch, also ich persönlich, irgendwo so die gesellschaftliche Relevanz. Ne? Also ich will wissen, wem nützt das? Erhöht das also gerade jetzt, wenn man sich jetzt so die... Also jetzt mal runtergebrochen auf dieses Liquid Friesland-Beispiel. Da sind jetzt 25 Leute, die sich beteiligen. Das sind 25 mehr, als es vorher waren. Das heißt, vorher hattest du den Rat oder den Landkreis oder den Landrat oder was weiß ich, was die da haben. Nee, das ist ja das Spannende bei der Untersuchung. Man hat nämlich festgestellt, dass die Leute, also überwiegend, die sich ja in diesen Liquid Feedback-Geschichte in Friesland engagieren, dass es dieselben sind, die sich auch außerhalb von Liquid Friesland, ich habe immer das Gefühl, dass wir dürfen Friesland zu sagen. Wir haben ja auch schon im ersten Podcast getrunken. Es wird auch nicht einfacher mit der... Es wird nicht besser, nee. In Liquid Friesland engagiert haben, dass das ja Leute waren. Darum geht's ja. Letztendlich hat man ja kaum Menschen, die vorher so politisch völlig inaktiv waren, konnte man damit im Prinzip überhaupt nicht animieren. Ja, aber ist das überraschend? Ich meine, also. Nee, aber dann frage ich mich, wozu brauche ich das Ganze? Ja, du schaffst eine Möglichkeit. Mhm. Also das ist genauso wie Rats-TV, ne? Das war ja auch so, also streamt doch die Ratssitzung live im Internet. Das war ja immer so eine Forderung, die die Piratenpartei auch gestellt hat. Ja, genau, wie so ein Transparenz, genau. Ne? Ja. Hm? Und einige Gemeinden haben sich ja darauf eingelassen. Hm? Und dann guck dir mal die View-Quoten an. Ja, das siehst du ja auch im Nordrhein-Westfalen im Landtag, ne? Da sitzen genau. 100 Leute davor. Ja. Und du weißt schon ganz genau, 50 davon sind irgendwelche Mitarbeiter von den Abgeordneten oder sowas, ne? Okay, das Problem, glaube ich, sehe ich aber darin, dass man ja gewisse Dinge einfach, also zumindest in der Piratenpartei, nie klar definiert hat, ja. Also zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Transparenz, ne? Das ist ja so inzwischen so ein Wort. Das Buzzword. Ja, richtig. Das ist ja im Prinzip, gibt's ja heute schon kaum einen Koalitionsvertrag, wo nicht auf jeder zweiten Seite Transparenz steht. In der Piratenpartei versteht aber fast jeder irgendwie was anderes darunter. Und jeder dieser Definitionen, und das finde ich persönlich so schlimm, ist ja auch relevant, weil es gibt ja keine gültige Definition. Man hat sich nie darauf geeinigt. Also verstehe ich unter Transparenz, also mir persönlich zum Beispiel, ne, diese Stream-Geschichten aus dem Rat oder so, finde ich total uninteressant, weil ich das ist jetzt wirklich persönlich an der Stelle. Bei mir liegt das einfach daran, ich habe im Prinzip, okay, jetzt gerade temporär hätte ich ja theoretisch die Zeit dafür. Das mache ich jetzt ja auch, wo ich diese Zeit habe. Ich habe mir ja letztens auch so Streams aus dem NRW-Landtag angeguckt. Fand ich super interessant. Aber ich sag jetzt mal, hätte ich eine normale 40-Stunden-Woche, da wäre ich da schon komplett raus. Ja, aber also auch da würde ich wieder sagen, ich gebe dir recht. Also die meisten Leute hätten halt nicht die Möglichkeit, das jederzeit immer so tagesaktuell zu verfolgen oder... Na, das ist ja auch so die Lust. Ne? Manche dauern ja halt 3 oder 4 Stunden und sind ja auch interessant, aber es ist natürlich auch sehr ermüdend. Und wenn du gerade, also ich bin ja quasi kinderlos, ne? Für mich ist das ja dann ja eventuell kein Problem, mich dann abends um 18 Uhr hinzusetzen und mir 4 Stunden anzugucken, was ist im Landtag denn heute passiert. Aber im Normalfall, wenn ich dann um 17, 18 Uhr von der Arbeit nach Hause komme, jetzt irgendwann mal so ein Familienleben habe oder so, ist das einfach nicht möglich. Ja. Punkt. Kann ich unterschreiben. Ja, und für mich ist Transparenz insofern bedeutsam. Also ich will ja auch keinen Abgeordneten, der ständig mit einer Kamera rumläuft oder irgendwie alle 2 Minuten twittert, was er gerade macht. Das finde ich belanglos. Aber ich finde es zum Beispiel persönlich wichtig, dass ja so Sachen wie zum Beispiel Freihandelsabkommen, dass ich vorher die Möglichkeit habe zu lesen, worum geht's da überhaupt. Ja, das ist aber interessengeleitet. Also ich sag mal, die Nachbarin, die interessiert sich vielleicht einen Scheißdreck für das Freihandelsabkommen und die würde aber genauso gerne wie du über das Freihandelsabkommen informiert werden möchte die gerne über, was weiß ich, neue Fußgängerüberwege vor der Grundschule ihrer Tochter informiert werden. Deshalb sage ich das ja. Ich meine, letztendlich hat ja jeder so seine Definition der Transparenz, aber ich fand es ja eben... Nee, nicht, das ist keine Definition der Transparenz, das ist ja eine Definition der Schwerpunkte, die man selber setzt. Mhm. Das heißt also, die Transparenz wünscht sich eigentlich jeder. Also jeder möchte immer Zugang zu allen Informationen haben. Aber jeder versteht haben. Darunter was anderes, ne? Und das ist ja dann natürlich... Nee, das glaube ich auch noch nicht mal. Also, doch, das ist ja interessengeleitet. Das ist ein Unterschied. Wenn alles öffentlich wäre... Dann könnte jeder sich das rauspicken, was er gerade sehen will. Also das heißt, wenn alles öffentlich ist, haben wir eine Gesellschaft, die total unter Kontrolle ist. Das ist in letzter Konsequenz Transparenz. Wir sprechen aber noch von Politik, ne? Wir sprechen nicht von, wir beide sitzen hier zu Hause im Wohnzimmer und machen Podcast. Was meinst du denn oder was verstehst du unter alles? Unter alles verstehe ich politische Meinungsfindung. Auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf Europaebene. Okay. Kannst du denn nachvollziehen, dass es manchmal gar nicht möglich ist? Ich kann nachvollziehen, dass es manchmal zu früh ist. Also ich kann zum Beispiel nachvollziehen, dass wenn irgendjemand einen dummen Gedanken äußert, den die Partei sofort wieder verwirft, dass die Presse den bei 100%iger Transparenz sofort aufgreifen würde und drauf rumreiten würde, hier guck mal, was der Schwachkopf gefordert hat. Und dass die Parteien sich dagegen schützen, indem sie sich eben abschotten. Okay, aber jetzt mal eine andere Geschichte, also beim Thema Transparenz, auch wenn wir jetzt etwas vom Thema ab sind, zu bleiben. Nehmen wir mal an, in Stadt Castrop-Rauxel sagt jemand, so, wir brauchen jetzt ja auch ein Musikzentrum. In Castropolis, ein Musikzentrum, weil Bochum kriegt doch jetzt demnächst auch eins. Und da mussten die Bürger, die haben ja auch gar nicht abgestimmt und das haben die jetzt einfach so geschluckt. Dann wollen wir jetzt natürlich auch ein Musikzentrum und Jetzt setzen Sie sich ja in Ihrem Rat dann irgendwie hin und arbeiten ja zum Beispiel Vorschläge aus, welche Unternehmen nehmen wir ins Boot? Also welche Voraussetzungen müssen die mitbringen? Und das wird dann live gestreamt. Ja, dann setzen Sie sich die Unternehmer hin, schreiben fleißig mit und dementsprechend können die Angebote ja auch ausgeschrieben werden. Also ich glaube nicht, dass alles in der Politik transparent sein muss. Also gerade in der Außenpolitik. Fangen wir mal andersrum an. Also in dem Moment, wo die Stadt entscheidet, wir brauchen jetzt auch ein Musikzentrum, da möchte ich schon gerne, dass die Bürger darüber umgehend informiert werden und großflächig und dass sie mit in diesen Entscheidungsprozess eingebunden werden. Wenn die Bürger nämlich sagen, so, weißt du was, wir wollen ja hier gar kein Musikzentrum haben. Das ist der Idealfall, dann können sich die Lobbyisten da hinsetzen und schreiben, was sie wollen. Ja, aber das ist ja der Idealfall. Ne? Ja, aber jetzt, davon spreche ich. Ja, aber dann haben wir den ja nun mal nicht. Ja, du weißt doch, ich bin doch der mit den Utopien. Ich finde das ja gut, also zumindest direkte Demokratie. Ich bin kein großer Verfechter direkt demokratischer Elemente. Wenn es so um Fragen wie zum Beispiel Asylpolitik geht oder so, da möchte ich ja nicht, dass der Bild-Zeitungsleser da jetzt darüber entscheidet, auch wenn das jetzt vielleicht so auch ein bisschen Stammtischniveau ist. Aber zum Beispiel auf kommunaler Ebene kann man, glaube ich, so Elemente der direkten Demokratie wirklich sehr, sehr gut anwenden, wenn da die Hürden nicht so groß wären. Das schon, ja. Aber wir müssen jetzt irgendwie so den roten Faden wieder kriegen. Also wenn du jetzt auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, so, ne? Also du möchtest auf kommunaler Ebene die direkte Demokratie stärken. Mhm. Sagen wir mal, du willst das jetzt mittels Internet machen. Dann würdest du ja zum Beispiel auf so Tools wie Liquid Feedback zurückgreifen wollen. Zum Beispiel. Es gibt da natürlich auch noch andere und andere Varianten. Dann finde ich das auch toll. Das meinte ich ja mit gesellschaftlicher Relevanz. Aber genau das ist ja wieder das, worüber wir überhaupt drauf kamen, eben dieses Liquid Friesland. Du machst das dann und stellst auf einmal fest, ja, da sind ja nur 25 Leute, die sich beteiligen. Mhm. Und also in meiner subjektiven Wahrnehmung sind das 25 mehr, als sich vorher damit beschäftigt haben. Andere sagen, ja, das immer von 80.000, die ihr seid da in eurem Kaff, da interessieren sich nur 25 dafür, das ist ja total irrelevant. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich sehe da 25 politisch motivierte Menschen, die mitsprechen wollen, die Argumente einbringen, die sonst nie Gehör gefunden hätten. Und für diese 25 lohnt sich das schon. Auch wenn das natürlich im Verhältnis zu den 80.000 marginal ist. Okay. Also auf innerhalb einer Partei finde ich persönlich so ein Instrument wie Liquid Feedback wirklich sinnvoll. Außerhalb Außerhalb habe ich mich nie mit beschäftigt, weil juckt mich nicht. Also mich interessiert nur die Basisdemokratie. Ich bin wirklich ja dann wieder so an diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und interessiert. Also, um mal in dieser Computersprache zu bleiben, ne? Dann sieh doch die Parteimitgliedschaft als Firewall. Ja, also das heißt, die Bürger schicken Anfragen an eine Partei. Ne? Die haben jetzt Bedürfnisse. Und die formulieren ihre Bedürfnisse. Und die kommen dann zu den Stammtischen und sagen, pass mal auf, ich habe das Bedürfnis, der Radfahrweg sollte nachts beleuchtet sein. Der Zebrastreifen sollte breiter ausgebaut sein und besser ausgeschildert sein und so weiter und so weiter. Dann hast du als Piratenpartei, du bist jetzt die Firewall am Stammtisch und kannst aussuchen, okay, das ist ein sinnvoller Antrag, das ist ein sinnvoller Antrag, das ist ein sinnloser Antrag, den wollen wir nicht behandeln und so weiter. Das ist zwar subjektiv, ist aber so die erste Hürde. Und wenn du als Partei jetzt wirklich bürgeraufgeschlossen bist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, deren Anträge auch eben in diesem Liquid Feedback einzusetzen. Und schlussendlich könnte es darüber dann eben auch den Einzug in zum Beispiel Landtagswahlprogramme oder Kommunalwahlprogramme finden. Ja, aber diese Möglichkeit hast du ja indirekt ja heute ja auch. Du kannst ja zum Beispiel Abgeordnetenwatch deinem Abgeordneten Fragen stellen. Du kannst ja natürlich, also inzwischen sind die meisten ja auch wirklich auch ins Bürgerbüro via gehen. Mail erreichbar. Bürgerbüro ist noch näher. Ja. Ist ja quasi der Stammtisch. Nur andersrum. Naja. Ja, also aber ich war, ne, das eine, da gehen die Leute zum Stammtisch und unterhalten sich da und wenn du ein Bürgerbüro hast, dann kommen die Leute eben ins Bürgerbüro und können dort ihr Anliegen vortragen. Ist auch beides okay. Aber wie gesagt, ist nicht so sehr meine Baustelle, weil meine Baustelle eher innerparteilich ist. Okay, also innerparteilich finde ich das ja durchaus sinnvoll. Außerhalb müsste man gucken. Wobei ich erwarte, vielleicht erwarte ich ja auch zu viel. Also ich bin dann jemand so, der dann sagt, juhu, da wird's ja implementiert und dann gucken wir mal und dann bin ich so natürlich, ja, da machen nur 25 mit, ja, scheiße. Aber vielleicht hat es ja dann über Jahre ja Bestand, ne? Vielleicht wird das ja immer mehr. Also ich meine, es gibt ja so diese nachwachsende Generation, die ja gerade auch so mit dem Internet im Prinzip ja oder es gibt ja die Leute schon, die mit dem Internet groß geworden sind, ne? Also, Also, wenn mich einer heute fragen würde, so, wo siehst du Liquid Feedback in 5 Jahren, hätte ich zum Beispiel keine Antwort drauf. Ich finde, das ist echt eine große Chance. Die Erwartungshaltung demgegenüber sollte man niedrig halten. Eine große Chance, worauf? Naja, also wirklich Demokratie zu ändern. Das heißt, also jeder, der an Demokratie partizipieren möchte, hat zumindest die theoretische Möglichkeit. Mhm. Es gibt natürlich die Leute, die auf dem Land wohnen und kein Internet haben. Also von denen höre ich zwar immer, ich kenne niemanden, der ohne Internet ist, aber ich höre immer von denen. Ach doch, doch, doch. Also mein bester Freund, der... Ich kenne einen, der einen kennt, der auf dem Land wohnt. Ja, der hat wirklich, der arbeitet an der TU, also Technischen Universität Chemnitz. Und der hat angefangen, mir SMS zu schreiben und ich sagte, hör mal, was stimmt mit dem? Ja, aber nicht aus der TU Chemnitz, sondern von da, wo er wohnt. Ja, und er sagt, und jeder hat aber doch einen Internetzugang. Ja, er hat zu Hause keinen Internetzugang. Das heißt aber nicht, dass er keinen Internetzugang hat. Also nochmal, ich will darauf hinaus, also die Kritiker bei diesen Liquid Feedback Schulungen waren dann auch immer, ja, was ist denn mit den Offlinern? Und dann habe ich immer gefragt, ja, welche Offliner? Ja, die, die kein Internet haben. Ich sage, wer hat denn kein Internet? Ja, ich kenne zum Beispiel einen, der wohnt in Dresden, der hat kein Internet. Ich sage, und der kann nicht irgendwie zum Stammtisch fahren? Zum Offliner sind ja nicht nur die, die kein Internet haben. Offliner sind ja auch die, die die Möglichkeit hätten, Internet zu haben, aber die es einfach nicht nutzen. Erklär meiner 83-jährigen Oma Internet und dass die jetzt super demokratisch abstimmen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Nur, ehrlich gesagt, ist das nicht die Zielgruppe, die ich abholen will. Da ziehe ich meine Grenze, ehrlich. Aber in einer Rentnergesellschaft, da haben diese doch Relevanz. Ich glaube wirklich, dieses Liquid Feedback, also will ja diese Internetgeneration ja nur haben, damit sie ja einfach so nicht ständig von diesen Rentnern überstimmt wird. Ich glaube halt wirklich. Was irgendwo in gewisser Weise ja auch nachvollziehbar ist, ne? Zum einen wäre das nachvollziehbar, aber ich glaube auch nicht, dass das die Intention ist. Ich glaube halt wirklich. Nein, das war jetzt auch ein Scherz. Habe ich ja auch. ich glaube halt wirklich, jeder, der möchte, kann. Daran glaube ich wirklich. Und sei es die Bedienung des Tools, noch sei es überhaupt das Vorhandensein eines Computers. Ja, also wenn mir jemand sagt, so, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann mir keinen Laptop leisten, ich kann mir auch keinen Internetanschluss leisten und so, alles gar kein Problem. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn der Mitglied der Piratenpartei ist und es gibt einen Stammtisch am Ort, dann wird er jemanden finden, der ihm seinen Rechner zur Verfügung stellt und den Internetanschluss zur Verfügung stellt, damit er demokratisch partizipieren kann. Ja, da ist aber natürlich auch so eine gewisse Hemmschwelle, ne? Also du musst ja erstmal zu diesem Stammtisch hin und dich offenbaren und sagen, ich habe so viel. Ich überspringe den Teil mal ganz kurz mit der Polemik und sage dann wieder, und auf wie viele Parteitage fährt er im Jahr? Also, weißt du, wer sich nicht traut, zum Stammtisch zu fahren und da mal nachzufragen, man kann nicht mal 5 Minuten deinen Laptop haben, fährt der auf den Parteitag und stellt er da Anträge? Oder? Vermutlich nicht. Na, fährt der von Nordrhein-Westfalen nach Berlin und macht da irgendwas? Vermutlich auch nicht. Also, das also heißt, ich verstehe diese ganzen Beispiele, ja, und das höre ich halt auch immer wieder auf den Schulungen. Aber wenn man sich das wirklich mal so auf der Zunge zergehen lässt, diese Ausnahmebeispiele, hat kein Internet, hat keinen Computer, traut sich nicht, Leute anzusprechen, kann sich nicht leisten, einen eigenen Computer anzuschaffen, dann frage ich an Punkt 5, okay, wie ist sonst seine politische Teilhabe? Wie informiert er sich denn überhaupt über aktuelle Themen innerhalb der Partei? Wie wird er das gewahr? Kriegt er einen Brief? Übers Fernsehen erfährt der, was in der Piratenpartei passiert. Ja, warum nicht? Weil die Piratenpartei im Fernsehen nicht stattfindet. Ja, aber hallo. Zu Anfang 2012, da gab's doch ja kaum, also wenn man Zeitung liest, da konnte man ja schon nichts mehr lesen, also ohne dass. Liebe Hörer, ihr seht gerade nicht, wie ich die Augen verdrehe. Also ja, im Ernst, so. Nein, die Piratenpartei findet nicht statt. Also und jetzt unabhängig von der Piratenpartei. Vielleicht ist sie einfach gesellschaftlich nicht relevant. Okay, aber wann, also sagen wir mal, die Piratenpartei streitet sich über, es fällt mir natürlich nichts ein, Polizeikennzeichnung. Wann hast du das letzte Mal im Fernsehen gesehen? Oh, Piratenpartei spricht über Polizeikennzeichnung. Ja, genau. So viele Beispiele fallen mir auch ein. Also nein, ich will nur sagen, wer diese Möglichkeiten der Partizipation als Konsument schon nicht hat, der kann natürlich auch nicht als Produktivmitglied dran teilhaben. Da kann mir aber keiner sagen, ja, das sind die Offliner und die müssen wir auch irgendwie inkludieren. Nö, es gibt ja auch Menschen, die sich politisch wirklich in ihrem kleinen Rahmen, Bürgerschaften oder sowas, da einbringen, also gar nicht parteipolitisch. Ich glaube auch gar nicht, also wie gesagt, in Parteien, das sind 2-3% der Menschen, die in Deutschland leben, engagieren sich überhaupt in Parteien. Das heißt, der Großteil tut es eben nicht. Für die spielt vielleicht Parteipolitik wirklich nur so als Zuschauer. Es gibt ja so einen amerikanischen Politikwissenschaftler, deren Namen jetzt wieder nicht einfällt. Der hat ja so die Theorie der Ocular Democracy aufgestellt, wo eben, was ich ja schon zu Anfang gesagt habe, wo er gesagt hat, ja, das sind Menschen, die sich nicht aktiv engagieren. Das sind wirklich passive Konsumenten, ne? Und die gucken Nachrichten, die schauen sich irgendwie politische Sendungen an, vielleicht sogar Phoenix, aber mehr tun sie politisch auch nicht. Die sind politisch nicht desinteressiert, aber sie sind nicht, aus welchen Gründen auch immer, engagieren sie sich nicht aktiv. Okay, das ist aber genau das, wo ich den Lauer dann auch wieder unterschreiben würde. Das heißt, sie sind unpolitisch. Also das heißt, sie konsumieren zwar Politik und sie interessieren sich auch dafür, sie gestalten Politik aber nicht. So, und für den reinen Konsumenten brauche ich auch so ein Angebot wie Liquid Feedback nicht. Das Angebot von Liquid Feedback ist doch an diejenigen gerichtet, die sich produktiv einbringen wollen. Also was nützen mir 1 Million... Also im Prinzip eine kleine Politelite, ne? Nee, keine Politelite, sondern es gibt Menschen, die wollen konsumieren und es gibt Menschen, die wollen gestalten. Wenn ich den Menschen, die gestalten wollen, die entsprechenden Handwerkzeuge an die Hand gebe und sage, ihr könnt, nicht ihr müsst oder ihr sollt, sondern nur ihr könnt, dann ist das eben, finde ich, ein guter Schritt. Und diese, also, ich weiß ja nicht, wie hast du es genannt? Wie heißt diese Demokratie, die du gerade zitiert hast? Ocular Democracy. Ocular Democracy. Oh, noch nie von gehört, klingt auch schon total bescheuert. Also wirklich, wenn ich mir überlege, so, ja, ich bin ein politisch interessierter Mensch. Ja, was machst du denn so? Ja, ich gucke viele Nachrichten. Ja, und welche Ergebnisse ziehst du dann daraus? Ja, das eine finde ich gut, das andere schlecht. Ja, und was machst du jetzt? Nee, da hört ja diese Theorie ja nicht auf, ne? Also sie beschreibt ja diesen Zustand und sagt, also da sind ja auch viele, oder er greift ja auf Theorien zum Beispiel von Michel Foucault auf. Aber okay, das will ich jetzt ja auch nie so weiter vertiefen. Im Prinzip, also er weiß, was er damit sagen will, ist ja, oder was es ja impliziert, ist ja, dass Menschen Politiker beobachten. Sie konsumieren, also konsumieren war ja vielleicht das falsche Wort, oder vermutlich, dass sie beobachten. Und sie reagieren anhand von Wahlen durchaus, wenn das, was sie beobachten, ihnen nicht gefällt. Ist natürlich ja der Nachteil, wenn die Politiker, wenn das an sie rückgekoppelt ist, wenn sie das wissen, können sie natürlich ja auch sich manipulativ darstellen. Also eigentlich anders, als sie sind. Oder im Prinzip, das kann man ja doch in Deutschland ja auch fragen. Warum schauen sich so viele Menschen das Kanzlerduell an? Letztendlich kommen da also kritische Fragen. Gut, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Kritik an die Medien. Also die Fragen, die da gestellt werden, also gehen, geht gar nicht. Diese Diskurse, also ich finde aber auch allgemein diese Diskurstradition in Deutschland finde ich so super langweilig. Letztendlich klopft sich jeder irgendwie auf die Schulter und sagt, also das finde ich bezeichnend so nach jeder Wahl, eigentlich ist jeder Gewinner. Also die FDP ist halt wirklich die Einzige, die sagt, oh, wir sind da wieder nicht reingekommen. Und die Piraten draus. Auch, also aber, bei aller Fairness. Ja, aber die werden doch inzwischen gar nicht mehr interviewt. Die sind völlig, nee, aber die sind zumindest, System irrelevant. Okay, zumindest beschäftigen sich, ja gut, da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden, das. Also meine Hoffnung, um es vielleicht mal langsam so abzuschließen, ich glaube, es ist ja auch soweit, ne? Wir haben uns ja vorher vorgelegt, dass wir nicht länger als 1,5 Stunden diskutieren. Ich habe das Gefühl für Raum und Zeit völlig verloren. Ja, aber Lottokönigin wird sich wieder beschweren, dass ihre Ohren bluten. Also meine Hoffnung in ein Instrument wie Liquid Feedback ist ja wirklich, dass man mehr Menschen animieren kann. Natürlich gibt es ja auch da Hemmschwellen. Man wird nie alle erreichen können. Das ist klar, aber zumindest ein bisschen mehr. Das ist ja vor allem vor dem Hintergrund zum Beispiel der letzten Landtagswahlen in Thüringen oder so, wo sogar weniger als 50% der Wahlberechtigten überhaupt den Weg zur Urne geschafft haben. Ich meine, da stellt sich mir schon die Frage, ja, wie soll die Demokratie der Zukunft aussehen? Na, Günther, heißt er Günther Oettinger oder wie heißt der Vogel? Oettinger? Ja. Günther? Ja, Günther Oettinger, dieser genau. Internetminister jetzt. Ja. Der hat sich auch zitieren lassen mit den Worten, dass er ja davon ausgeht, dass in absehbarer, also mittelfristig, innerhalb von einer Generation auch Online-Wahlen möglich sein werden. Und da muss ich sagen, da, also ich bin ja das Liquid-Feedback-Fangirl schlechthin, aber bei Online-Wahlen, da kriege ich aber Zahnfleischbluten und Rückenschmerzen. Warum? Na, weil das nicht nachvollziehbar ist. Eine Wahl muss geheim sein. Da haben wir ja hoffentlich Konsens. Mhm. Und wenn die das sein soll, dann geht's nicht digital. Mhm. Ja, traurig, aber ist so. Aber der Oettinger, der wird's richten. Bestimmt. Zur Not fragt er ja seinen Sohn, wenn er irgendwas nicht weiß. Ja. Das hat er ja auch schon angekündigt. Nee, aber was ich eigentlich so abschließend sagen will, ist, also meine große Hoffnung ist eigentlich immer noch, dass so ein Instrument wie Liquid Feedback, was ich ja innerhalb einer Partei sehr sinnvoll halte, also gerade eine basisdemokratische, und deshalb finde ich das super frustrierend, dass es bei den Piraten nicht geklappt hat. Also meine Oma hat mir mal den Vorwurf gemacht, ach, ihr Piraten, ihr macht nur das alles mit dem Internet. Und ich musste meine Oma enttäuschen und sagen, nee, wir machen mit Briefen. Nee, Oma, eben nicht, schön wär's, ja, also Straßenwahlkampf oder so, das sind im Prinzip sind das so klassische Politik mache. Und ich hoffe, dass man damit, also natürlich weiß ich, dass man nicht alle damit erreichen wird, aber dass vielleicht mehr Menschen sich dafür interessieren, dass eben das nicht mehr nur der Zeit- und Geldelite vorenthalten ist. Zurzeit zumindest so die Empirie spricht sehr, sehr wenig dafür. Aber wir wissen natürlich, das ist ja so toll an Sozialwissenschaft. Letztendlich wissen wir, dass wir mit Menschen zu tun haben. Und da kann man ja für die Zukunft eigentlich sehr schlecht irgendwelche Prognosen abgeben. Ja, das, ja. Also, ich hoffe, dass die politische Bildung in Schulen, also wirklich, dass ich meine, noch nie war irgendeine Regierung daran interessiert, dass man Menschen politische Bildung mit auf den Weg gibt. Aber ich hoffe, dass sich da mal was tut. Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber ein bisschen ist noch da, ja. Ich habe ja zum Beispiel mal... Dann wäre das Instrument auch super geil, ja. Ich wurde ja mal gefragt, ob ich denn eine Schulung machen würde für das Jugendparlament Nordrhein-Westfalen in Sachen Liquid Feedback. Okay. Also ich hatte total Bock drauf gehabt. Punkt. Geschichte zu Ende, weil ist nie was draus geworden. Okay. Was ja auch sehr traurig ist. Ja. Wobei, ich glaube, das Jugendparlament, also das, was die zumindest Mitglieder der Piratenpartei, also deren Fraktion twittern, ist eigentlich sehr erfolgreich. Also die haben da eigentlich sehr große Hoffnungen in ihre Jugend. Wobei die natürlich auch wissen, dass es prozentual gesehen ja auch nur wirklich wieder die Elite ist, ne? Also die das schon von zu Hause ein bisschen mitbekommen haben, wo sich vielleicht Mama und Papa irgendwo in einem Ortsverband engagiert haben. Aber... Ja gut, wir werden sie sehen, was die Zeit so bringt. Wir resignieren ein wenig, stehen aber hinter Liquid Feedback. Können wir das so zusammenfassen? Das auf jeden Fall. Gut. Also zumindest für mich, ja. Also wie gesagt, ich finde es super traurig, dass es bei den Piraten nicht geklappt hat, dass es innerhalb dieser basisdemokratischen Partei, die ja gerade gesagt hat, dass sie das ja unbedingt haben wollen, dass es da an 17 Stimmen gescheitert ist. Die haben jetzt den Beo und sie werden das Beste draus machen. Also die werden dann wirklich so Kreuzchen auf dem Zettel machen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Übrigens. Es würde mich aber schon fast nicht überraschen, wenn das ein großer Erfolg wird, ich schwör's. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Punkt gegen den Beo aussprechen. Also ich habe nie verstanden, um was es da überhaupt ging, weil ich mich auch nie damit beschäftigt habe, weil ich halt ehrlich gesagt betriebsblind bin und so sehr Liquid Feedback Fangirl bin, dass ich mich nie mit dem Beo beschäftigt habe. Ich glaube aber, dass das, was die da jetzt vorhaben mit dieser ersten Briefwahl, zwei große Nachteile hat, die eben Liquid Feedback nicht hätte. Du kannst keine Anregung zu den Anträgen schreiben oder zu den Beschlüssen und du kannst keine konkurrierenden Anträge einstellen. Ich glaube, wir werden ja natürlich das Ergebnis sehen. Ich stelle wirklich so die Gegenthese auf. Ich glaube, dass es ein Erfolg wird, weil eben Menschen mit diesen konkurrierenden Anträgen beziehungsweise in einem Feedback auf dem Fach überfordert sind. Und so, und ja, nein, ist einfach. Sinne, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Deshalb befürchte ich schon, eigentlich befürchte ich es, dass es ein Erfolg wird. Tja. Mit dieser Dystopie verlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Ja, aber, Wir wollen auch was Nettes sagen, ne? Am Wochenende findet ja die, die Open Mind statt. Genau. Also wir werden via Stream auf jeden Fall dabei sein oder genau. Zumindest nachträglich gucken. Ich weiß nicht, also morgen muss ich ein paar andere Sachen machen. Ich habe keine Termine und ich brauche auch keine. Vielleicht gucke ich den Stream live, vielleicht aber auch in der Aufzeichnung. Sonntag nicht, da sind wir bei Ihr meiner Mutter zum Essen eingeladen. Also genau. Das fällt schon mal aus. Sonntag sind wir bei der Schwiegermutter. Also, guckt ihr Open Mind, informiert euch über Liquid Feedback, informiert euch über Liquid Democracy und was immer nach Macht den Piraten euch Gedanken, kommt. Was ihr überhaupt über in einer Demokratie erreichen wollt. Alles, wenn überhaupt. Alles. Alles soll möglich sein, ja. Eigentlich wollen vielleicht, vielleicht ist die Demokratie wirklich nur eine Brückentechnologie, ne? Das, sag ich ja, also es wird alles auf Anarchie und Alkohol hinauslaufen. Ich glaube, es wird nur auf Alkohol hinauslaufen. Anarchie in einer großen Gesellschaft ist nicht möglich. Der Auercast verabschiedet sich mit diesen dystopischen Worten. Auf Wiederhören. Tschüss.